What is the difference between feelings and emotions? Was ist der Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen? I didn't know. Ich wusste es nicht. I thought, ah, it's the same thing. Ich dachte, es ist dasselbe. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hallo Freunde! Daniel und Reinhard are still talking about the heart. Daniel und Reinhard sprechen immer noch über das Herz. So much to talk about the heart. Es gibt so viel über das Herz zu sagen. Look, I was at our heart transformation weekend. Ich war in unserem Herzveränderungswochenende. And somebody asked a question that I could not answer. Jemand stellte mir eine Frage, die ich nicht beantworten konnte. And I simply said, I don't know. Ich sagte, ich weiß es nicht. This was the question. Die Frage war: What is the difference between feelings and emotions? Was ist der Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen? I didn't know. Ich wusste es nicht. I thought, ah, it's the same. Ich dachte, es ist doch dasselbe. But after I left the event, I began to think and pray and study. Nach der Veranstaltung studierte, betete und dachte ich darüber nach. And I believe that I figured it out. Ich glaube, ich habe es herausgefunden. Now I'm not sure if it's true, but for me, I figured it out. Ich bin nicht sicher, ob es stimmt, aber ich habe es für mich herausgefunden. But let's first talk about something else. Sprechen wir zuerst über etwas anderes. And I hope I won't forget to answer the question in the end. Ich hoffe, ich werde nicht vergessen, am Ende die Frage zu beantworten. You know, the Bible says that a fool just lets his feelings go. Die Bibel sagt, dass ein Narr seinen Gefühlen einfach freien Lauf lässt. You know, we have to learn to take control of our emotions and our feelings. Wir müssen lernen, unsere Emotionen und unsere Gefühle unter Kontrolle zu halten. And there are many people who are just driven by their feelings. Es gibt viele Menschen, die einfach von ihren Gefühlen getrieben sind. And I've seen many different extremes of this. Ich habe viele verschiedene Extreme gesehen. People who whatever they feel they express. Menschen, die alles zum Ausdruck bringen, was sie fühlen. And some of them actually what I call carnal living. They call being authentic. Einige sagen, dass so authentisches Leben aussieht, was ich als fleischlich bezeichne. You know, well, that's what I feel, so that's why I'm expressed. So fühle ich mich und so bringe ich das zum Ausdruck. I don't believe that's the way God wants us to live. Ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass wir so leben. I believe that we should never be controlled by our feelings. Ich glaube, dass wir nie von unseren Gefühlen kontrolliert werden sollten. Because if I'm controlled by my feelings, I make many bad decisions. Wenn ich von meinen Gefühlen kontrolliert werde, treffe ich viele schlechte Entscheidungen. Besides that, many times our feelings are very deceptive. Nebenbei sind viele unserer Gefühle sehr trügerisch. I'll give you a simple example. Ein einfaches Beispiel. I've been to thousands of Christian meetings in my life. Ich war in tausenden von christlichen Veranstaltungen. I think so. Das denke ich. Because I've been in Christian meetings for 55 years or more. Ich war über 55 Jahre in christlichen Veranstaltungen. So think about that. Denk darüber nach. So many people, we walk out of a certain meeting. So viele Menschen kommen nach Veranstaltungen heraus. And one person says. Eine Person sagt. Man, did you feel the presence of God in the meeting? Wow, hast du die Gegenwart Gottes in der Veranstaltung gespürt? The other person says, I didn't feel it. Die andere sagt, ich habe nichts gespürt. Like, it was a very boring meeting. So wie, es war eine langweilige Veranstaltung. So what happened? Was ist geschehen? Whose feelings were right? Wessen Gefühle sind richtig? The guy who felt the presence of God or the guy who felt it was a boring meeting? Von der Person, die die Gegenwart Gottes gespürt hat oder die, die es eine langweilige Veranstaltung fand? You have to understand that your feelings are not necessarily saying the truth. Du musst verstehen, dass deine Gefühle nicht notwendigerweise die Wahrheit sagen. Your feelings have to do with your heart. Deine Gefühle haben mit deinem Herzen zu tun. And your heart is a filter. Dein Herz ist ein Filter. So my heart filters everything that comes into it. Mein Herz filtert alles, was hineinkommt. So for instance, zum Beispiel, I can see a certain person that reminds my heart of something negative in the past. Ich sehe jemanden, der mein Herz an etwas Negatives aus der Vergangenheit erinnert. So the moment I feel this person, I feel something bad. In dem Moment, wo ich diese Person sehe, spüre ich etwas Schlechtes. Then I find out that I get to know this person actually is a nice person. Dann finde ich heraus, während ich sie kennenlerne, dass diese Person sehr nett ist. We've all had that experience. Wir haben das alle schon erlebt. First expression is, I don't feel good about this person. Der erste Eindruck ist, ich fühle nichts Gutes bei dieser Person. Person. And then we realize, oh my God, I judged this person wrong. Dann realisieren wir, oh mein Gott, ich habe diese Person falsch beurteilt. The other way around. Oder umgekehrt. We feel something really good about this person. Wir fühlen etwas wirklich Gutes bei der Person. And then we trust this person, and then this person hurts us or has deceived us. Dann vertrauen wir dieser Person und sie verletzt uns und täuscht uns. So how do we deal with it? Wie gehen wir also damit um? It's a very simple thing. Es ist ganz einfach. I remember when the Lord said to me. Ich erinnere, als der Herr sagte. Reinhard, either your choices follow your feelings. Or your feelings follow your choices. Reinhard, you are in control. Reinhard, entweder folgen deine Entscheidungen deinen Gefühlen oder deine Gefühle folgen deinen Entscheidungen. Du hast die Kontrolle. Think about this. Reinhard, entweder folgen deine Entscheidungen deinen Gefühlen oder deine Gefühle folgen deinen Entscheidungen. How do many Christians live? Wie leben viele Christen? They make decisions based on what they feel. Sie treffen Entscheidungen entsprechend ihrer Gefühle. So these are people who are usually not stable. Das sind Personen, die gewöhnlich nicht stabil sind. They're usually not mature. Sie sind gewöhnlich nicht reif. They're not people that I want to like with because they constantly change their mind. Mit solchen Menschen habe ich nicht gerne zu tun, weil sie ständig ihre Meinung ändern. Because when their feelings change, they're going to make a decision. Wenn sich ihre Gefühle ändern, dann treffen sie eine andere Entscheidung. But if we understand some biblical principles about the heart, wenn wir einige Prinzipien über das Herz verstehen, and then we understand that our feelings can be directly influenced by us. Und wir verstehen, dass wir unsere Gefühle direkt selbst beeinflussen können. We now can take responsibility of our heart, our thoughts and our feelings. Können wir jetzt für unser Herz, unsere Gedanken, unsere Gefühle Verantwortung übernehmen? I give a very simple example. Ich gebe ein sehr einfaches Beispiel. I don't like to go to the gym. Ich gehe nicht gerne ins Fitnessstudio. I don't like it. Ich mag das nicht. I think it's a terrible thing. Ich denke, dass es furchtbar ist. I like to do other sports. Ich mache gerne andere Sportarten. But not the gym. Aber nicht im Fitnessstudio. But I understand I need the gym to live a healthy life. Aber ich weiß, dass ich Fitness brauche, um einen gesunden Lebensstil zu haben. The older you get, if I don't keep strengthening my muscles, je älter ich werde und meine Muskeln nicht stärke, influence my whole health. Wird es meine Gesundheit beeinflussen. So what do I do? Was mache ich? I get up in the morning. Ich stehe in der Früh auf. Oh, I don't feel like going to the gym. Ich fühle mich nicht danach, ins Fitnessstudio zu gehen. So I don't go. Ich gehe nicht. Or I can get up in the morning. Oder ich kann morgens aufstehen. And I can make the choice to think. Und die Entscheidung treffen zu denken. I am going to the gym. Ich gehe ins Fitnessstudio. Because this will do my body good. Weil es meinem Körper gut tun wird. It will make me a healthier person. Es macht aus mir eine gesündere Person. It will enable me to serve God better. Es befähigt mich, Gott besser zu dienen. So I make the choice and I think right. Ich treffe die Entscheidung und denke richtig. Do you know what happens? Weißt du, was geschieht? After I do this for a few times. Wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, I feel excited about thinking of going to the gym. Fühle ich mich begeistert davon, ins Fitnessstudio zu gehen. Because my feelings have now followed my choice and my thought. Meine Gefühle sind jetzt meinen Entscheidungen und meinen Gedanken gefolgt. And you can apply this in every area of your life. Das kannst du in jedem Bereich deines Lebens anwenden. If I think negative about people, about certain jobs, about certain situations. Wenn ich negativ über Menschen, bestimmte Jobs oder Situationen denke, I will not make healthy choices. Werde ich keine gesunde Entscheidungen treffen. So the moment I choose to change how I think about situations. Ab dem Moment, wo ich mich entscheide, anders über gewisse Situationen zu denken. And people. Und Menschen. My feelings are now going to change too, and I feel good about what I first felt. Verändern sich auch meine Gefühle und ich fühle mich gut dabei, wogegen ich mich zuvor schlecht gefühlt habe. Look, something really happened to me. Schau, Folgendes passierte mir. When one day the Lord challenged me to study the 15 attributes of love. Der Herr forderte mich eines Tages heraus, die 15 Eigenschaften der Liebe zu studieren. One of them that really hit me is this one. Eine, die mich besonders traf, war: Love thinks no bad thing. Liebe denkt niemals etwas Schlechtes. There are certain people that I never felt good about. Es gibt Menschen, bei denen ich nie etwas Gutes fühlte. Like them. Ich mochte sie nicht. Just didn't want to be around them. Ich wollte nicht in ihrer Nähe sein. You know what I did? Was habe ich getan? I began to make a choice not to think bad about these people. Ich traf die Entscheidung, über diese Menschen nicht schlecht zu denken. Because the Bible says love doesn't think bad about. Die Bibel sagt, Liebe denkt über andere nichts Schlechtes. So I remember I disciplined my thought life. Ich disziplinierte mein Gedankenleben. To by choice think good about everybody. Und dachte ganz bewusst nur Gutes über jeden. The result was amazing. Das Ergebnis war unglaublich. Not only do I think good about everybody, I feel good about everybody. Ich denke nicht nur gut über jeden, ich fühle auch gut über jeden. Menschen, bei denen ich nichts Gutes fühlte, fühle ich nun Gutes. No, I do understand. Ich verstehe wirklich. There are people that we have to set limits because otherwise they would just cause a mess and abuse us. Dass es Menschen gibt, wo wir Grenzen setzen müssen, weil sie sonst nur Chaos veranstalten und uns missbrauchen würden. Even as you do that, if you discipline your thoughts, your feelings will follow your thoughts. Sogar wenn du das machst, wenn du deine Gedanken disziplinierst, werden deine Gefühle deinen Gedanken folgen. The heart is influenced by thought. Das Herz wird von Gedanken beeinflusst. Mixed together with feelings. Mit den Gefühlen vermischt. Which then will turn into an emotion. Was sich dann in eine Emotion verwandelt. So. If you learn to think about certain things, you will feel what you think. Wenn du lernst, über gewisse Dinge zu denken, wirst du fühlen, was du denkst. Think about it. Denk darüber nach. You keep thinking that your partner is just a messy person. Du denkst, dass dein Partner einfach eine chaotische Person ist. You're gonna feel it. Dann wirst du das so fühlen. And if you keep feeling and thinking that, it'll create an emotion. Wenn du das weiterhin denkst und fühlst, wird das eine Emotion schaffen. Now everything that your partner does will irritate you. Jetzt wird dir alles, was dein Partner macht, auf die Nerven gehen. You blame it on them. Und du gibst ihm die Schuld. No, it's you allowed your feelings to choose what you think. Nein, du bist es. Du hast deinen Gefühlen die Entscheidung überlassen, was du denken willst. And then you mix those two and they become an emotion. Dann vermischst du beides und es wird eine Emotion. You could have changed it. Du hättest das ändern können. You could have begun to not worry about what you feel about your partner. Du hättest anfangen können, dir keine Sorgen zu machen, was du über deinen Partner fühlst. And you could have begun to think. Und hättest anfangen können zu denken. It's a new creation. Er ist eine neue Schöpfung. It's a beloved of my Father in heaven. Er ist ein Geliebter meines Vaters im Himmel. It's chosen before the foundation of the world. Er ist auserwählt vor Grundlegung der Welt. And then feelings would have followed that thought. Und dann wären die Gefühle diesen Gedanken gefolgt. And if you keep doing this, you would have had emotions about your partner that you don't care anymore if they're messy. Und wenn du das weiterhin so machen würdest, hättest du über deinen Partner Emotionen, dass es dir egal ist, wie chaotisch er ist. So, summing this whole thing up. Fassen wir zusammen. You choose your feelings by choosing your thoughts. Du entscheidest über deine Gefühle, indem du deine Gedanken wählst. And even your emotions are under your control. Sogar deine Emotionen sind unter deiner Kontrolle. A fool lets his feelings just freely go. Nur ein Narr lässt seinen Gefühlen freien Lauf. But a wise man learns to choose his thoughts and therefore choose his feelings. Aber ein Weiser lernt, seine Gedanken und dadurch auch seine Gefühle zu wählen. Be a wise person. Sei weise. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. If you enjoyed it, send it to your friends. Hat es dir gefallen, sende es deinen Freunden. We are so glad you're part of our channel. Wir freuen uns, dass du Teil unseres Kanals bist. Thank you. Danke.